wenn es zu spät ist, denkt man doch für sich. So vieles blieb unausgesprochen, das Warum verfolgt mich. Im Leben nicht die Zeit genutzt, um zu sagen, was man denkt und fühlt. Diese Chance verpasst zu haben, ist es, was mich aufwühlt. In all den Jahren nicht nur Harmonie, auch mal rau der Ton. Und waren wir doch so verschieden, so bleiben wir für immer Vater und Sohn. Erinnerungen an dein Leben, sie bleiben mein. Den Rest des Weges geh ich nun allein. Worte, Blicke und meine Lieder, sie erreichen dich nicht mehr. Nächtelang in Gedanken lag ich wach, fühl mich ausgebrannt und leer. All die Bilder aus vergangenen Tagen, sie ziehen an mir vorbei. Vater, ich werd dich vermissen, Worte schwer wie Blei. In all den Jahren nicht nur Harmonie, auch mal rau der Ton. Und waren wir doch so verschieden, so bleiben wir für immer Vater und Sohn. Erinnerungen an dein Leben, sie bleiben mein. Den Rest des Weges geh ich nun allein. Deutlich vor Augen die letzten Minuten, den letzten Atemzug. Eine letzte Träne rinnt herab, zum Abschied genug. Ich halt deine Hand und spüre, wie die Kraft dich verlässt. Mit leiser Stimme sprichst du zu mir, ich hoffe, dass ihr mich nie vergesst. In all den Jahren nicht nur Harmonie, auch mal rau der Ton. Und waren wir doch so verschieden, so bleiben wir für immer Vater und Sohn. Erinnerungen an dein Leben, sie bleiben mein. Den Rest des Weges geh ich nun allein. Ihr sollt nicht um mich weinen, ich hab ja gelebt. Der Kreis hat sich geschlossen, der zu Vollendung strebt. Und glaubt nicht, weil ich gestorben, dass wir uns ferne sind. Es grüßt euch meine Seele als Hauch im warmen Sommerwind.